Kopf an Kopf laufen wir seit Jahren. Leib an Leib reisen wir durch die Zeit. Flimmern auf dem Monitor, flimmern im U-Bahn-Schacht, flimmern im Vorbeigehen, flimmern auf deinem Gesicht. Einzelne Schreie hören wir nur manchmal. Schritte selten, aber eigentlich eher nicht. Flimmern in den Händen, flimmern tief unter uns, flimmern in der Erde, flimmern in der Luft. Wagen an Wagen rollt dieser Zug, Lampenlichter überall, dass er einen Weg hat. Weiß er eh nicht mehr. Flimmern in meinem Herzen, flimmern unter den Füßen, flimmern auf der Leinwand, flimmern in unserem Kuss.